Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Um nicht zu vergessen, dass es nach Orte auf der Welt gibt, die nicht aus Stein sind. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the wall.